Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 2, 138 an Schiller. Nur so viel will ich in der Kürze melden, dass endlich die Möglichkeit erscheint, mich von hier loszumachen und dass ich morgen zwischen 3 und 4 bei Ihnen einzutreffen hoffe. Ich freue mich sehr, Sie wieder zu sehen. Weimar, den 2. Januar 1796. G.